meine Herren. Was ist? Was ist, Frau Seferl? Wann kriegen wir unser Geld? Schulden müssen wir zahlen. Ich bitte Sie, meine Herren. Herr von Blutzack. Von mir kriegst du kein Stückchen Brot mehr auf Kredit. Wer kein Geld hat, soll kein Fleisch essen. Aber Herr von Zuwald. Nein. Meine Herren, zerstöre ich Sie. Ich bitte meine Herren, marten Sie mich nicht so. Wer kein Geld hat, soll auch nichts essen. Versteht Sie, Kinder haben nie Geld und essen alle. Entschuldigen die Herren, der Christopher ist so vorlaut. Ja, und in der anderen Frotzen sind sie auch. Nicht, gib mir den Klan. Ich kann ja nichts dafür, wenn alle wegbleiben. Bis wann kann die Frau Seferl zahlen? Ja. Ich hoffe, in 14 Tagen. Also gut, so lange wollen wir warten. Aber während der Zeit kommen wir jeden Tag her und machen ein Spektakel. Ja. Aber ja. Zu was denn? Das sind unsere Zinsen. Alle Tag wird ein Skandal gemacht. Ich bin doch ein recht unglückliches Weib. Mein Mann sein Verdienst so schlecht. Und die 5 Kinder zum Abfüttern. Na, das glaubt kein Mensch, was die Kinder essen. Und essen müssen, sonst wachsen sie doch nicht. Halt den Mund, Christofferl. Du hast allweil nur das Essen im Kopf. Ja, weil ich es nicht im Morgen hab. Wenn mir der Vater ein neues Kleid gibt, was er als ein Alter kauft, das ist mir viel lieber als alles Essen auf der Welt. Du bist doch eine eitle Kreatur, Nettl. Ich verlange mir gar nichts, wenn ich nur alleweil mit meiner Puppen spielen kann. Brav bist du, Esel. Du willst auch nicht Spaß, Mutter. Wird heute gar nicht gekocht. Wenn der Vater Geld nach Haus bringt, sonst nicht. Ja, zum Versetzen habe ich nichts mehr. Und schauen wir nach. Vielleicht ist noch was da. Ich trage das Kleinsversatz an. Die Kleider sind schon alle versetzt. Na, so gehen wir über die Wäsche. Du wirst einmal ein rechter Lump werden, Christofferl. Ja, das sagt der Vater auch. Und was die Eltern sagen, das muss geschehen. Ich werde halt noch drin in den anderen Kasten schauen. Komm, Nettl, da. Nimm den Buben. Na, vielleicht finden wir da auch nichts. Übrigens, Hunger gelitten wird nicht. Da muss eher alles Bett gewann ins Versatzamt. Servus. Jetzt haben die da drüben im ersten Stock wieder ein Drum fallen lassen. Also ich, wenn ich groß war, ich ging da auf, ich hätte denen was anschauen lassen. Aber so riskiere Hexen, dass sie mir ein paar runterhauen. Christofferl! Christofferl! Yeah. Die Frau Mutter scheint was Versetzbares gefunden zu haben. Ich komm schon! Ich komm schon! Schnell weg mit den Scherben. Setz das Blumenarrangement in die Mitte der Tafel. Ach, der schöne Kristallaufsatz hat sicher eine Menge gekostet. Für unseren Herrn eine Bagatelle. Also Kameraden, prachtvoll haben wir die Tafel gedeckt. Der Herr Goldfuchs wird mit uns zufrieden sein. Das kann er. Bediente wie uns findet er nicht so leicht. Herr Gott, das Geld möchte ich haben, was unser Herr ausgibt in einem Jahr. Friedrich, sehen Sie nur, der Tisch biegt sich ja. Das soll er auch, lieber Anton. Also Kameraden, heute wird's wieder Trinkgelder regnen. Ma, wir müssen nur Acht geben, dass uns der Johann bei der Teilung nicht betrügt. Ja, ja, beim Arbeiten lässt sich der Herr Leibkammerdiener nicht sehen. Aber beim Hinunterleuchten ist er der Fleißigste. Friedrich! Verschwinde, der gnädige Herr. Bitte, euer Gnaden, hier bin ich. Ich habe eben noch die Tafel überprüft. Bitte? Aha, ja, ganz gut. Hat er dem Koch wegen dem Spargel gefragt? Herr von Goldfuchs, der Koch meint, jetzt im Winter kriegt er ein Stück nicht unter einem Gulden. Und ich soll euer Gnaden fragen, ob das nicht zu teuer ist. Impertinenter Pursche! Mir ist nichts so teuer als der Lohn, den ich für einen Schlingel von so niedriger Denkungsart zahle, wie er es ist. Unglaublich! Euer Gnaden, bitte das Schnupftuch. Es ist euer Gnaden auf die Erde gefallen. Kecker Kerl, glaubt ihr, ich berühre etwas, das schon einmal auf der Erde gelegen ist? Es ist aber vom feinsten Batist. Also Augenblick, ich werfe es hinunter zum Fenster. Jawohl, ja, ja. Ah, es ist schon unten, euer Gnaden. Ja, eben hat es einer eingesteckt. Ich selber. Der Johann soll sogleich zu mir kommen. Ich bin im blauen Salon. Jawohl, ja, ja. Na, so. Ich bin ja kein Wahrsager, nur ein Bedienter. Aber ich glaube, ich werde noch etwas haben, wenn dieser Mann einmal nichts mehr hat. Oh, der Leibkammerdiener, also da verschwinde ich lieber.